herzlich willkommen zu unserem Intensivabend. Halleluja, schön hier zu sein. Auch ihr am Livestream, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin heute eine halbe Stunde so früh, weil ich weiß, ich habe mich total in der Zeit vertan. Ich war schon um 7 hier, irgendwie hat es mich hergezogen. Ja. Irgendwie hat es mich, geht's auch ja manchmal so, der Geist, der zieht einfach, ja, und dann blickst du es mit der Uhr nicht mehr und dann bist du einfach da, ja, weil hier ist Gott einfach, Gott ist einfach da, Gott ist hier und ich habe so eine Bibelstelle auf dem Herzen aus dem Hohelied, da heißt es, er hat mich in sein Weinhaus geführt und sein Zeichen über mir ist Liebe. Ja, und ich sehe die ganze Zeit diese ganzen Fässer, ja. Und Jesus steht am ersten Fass mit der großen Kelle, ja. Und ich überlege mir, wer soll das alles trinken, ja. Ich meine, es hat ja einen Sinn, wenn er uns in sein Weinhaus führt, ja. Es hat ja einen Sinn. Also irgendwas will ja Gott machen. Und das erste Wunder, was Jesus getan hat, war ja auch zur Hochzeit zu Kana, dass er dieses Wasser in Wein verwandelt hat, ja. Also irgendwas will uns Gott damit sagen, ja. Oder was meint ihr? Ja, also irgendwas will er uns damit sagen, ja. Und wenn er uns in sein Weinhaus führt, dann bedeutet das, wir sollen voll nicht Wein werden, aber voll Geist, ja, voll Geist, das ist ja ein Bild auf den Heiligen Geist, ja, und ich glaube, Gott will uns heute Abend so richtig abfüllen, ja, na, er steht bereit mit dieser Kelle und du kannst mal wirklich auch mal einen tüchtigen Zug nehmen, jetzt gerade, nicht erst am Ende, jetzt gerade einen tüchtigen Zug nehmen, ich glaube, das ist einfach, ja, das brauchst du einfach, also ich brauche das, ne. Ich brauche das, einen tüchtigen Zug vom Heiligen Geist, ja, einfach sich füllen lassen, weißt du, du kannst dich ja nicht selber füllen, aber du kannst dich füllen lassen, weißt du, Gott macht es ja so einfach, er steht da mit der Kelle und du machst nur deinen Schnabel auf und lässt reinfüllen, ja. Du kannst ja noch einen Trichter ansetzen, dass nichts daneben geht, ja, aber er füllt dich auf, er macht dich satt und du denkst vielleicht, ja, was soll ich jetzt trinken und das ist doch so komisch und immer dieses Trinken und du weißt nicht, wie es in meinem Leben aussieht. Weißt du, im 1. Mose steht, die Erde war wüst und leer, also ich glaube, steht Tohu Wabohu, das kennen wir alles, ja, dieses Wort, ne? Und vielleicht ist es in deinem Leben auch so gerade wie Tohu Wabohu. Ja, bei wem ist es so? Ja, Tohuwabohu, es geht vielleicht alles durcheinander und du siehst kein Land mehr. Aber dann heißt es, der Geist schwebt über dem Wasser, ja. Weißt du, der Geist ist da einfach. Der Heilige Geist ist da, weißt du, um Ordnung in dein Leben zu bringen, um einfach aufzurüsten, ja, dich zum Sieger zu gestalten, ja, dich wirklich voranzubringen, ja. Wir brauchen den Heiligen Geist, weißt du. Du brauchst den Heiligen Geist. Aus deiner Kraft kannst du überhaupt nichts tun. Ist dir das schon mal bewusst geworden, dass dir nichts tun kannst aus deiner Kraft, ja? Und deine Frau kann auch nichts tun aus ihrer Kraft, ja? Die will vielleicht dich verändern, ja? Aber das funktioniert nicht. Du brauchst den Heiligen Geist, weißt du? Und du brauchst diese Füllung. Deswegen sagt er, ich führe dich in mein Weinhaus, ja? Und da kannst du, weißt du, das ist, musst du dir vorstellen, das ist so ein Weinkeller, der geht hunderte Meter lang und Fässer rechts und links und irgendwer muss das trinken, ja? Irgendwer muss das konsumieren. Und das ist für die Söhne Gottes gedacht, wirklich. Wirklich, wir brauchen diesen Geist, ja, bis zum Abwinken, ja, bis zum Abwinken, bis nichts, ja, und dann siehst du klar, weißt du, erst wenn du abgefüllt bist, siehst du klar, wir denken ja manchmal, weißt du, wir haben voll den Durchblick und wir sehen alles, wie es läuft, aber ich sagte, du bist völlig, völlig irre, du bist völlig verwirrt, ja, will ich mal sagen, ja, solange du nicht voll Geist bist, ja. Es heißt auch im Römer, wer seinen Geist nicht hat, der gehört nicht zu Jesus. Ja, das heißt, wir brauchen seinen Geist und wir haben den auch, ja. Aber wir können noch mehr, weißt du, es ist ein Potenzial. Du hast da einen geistlichen den Magen, wo wirklich noch mehr Geist hineingeht, ja. Du kannst ihn wirklich auch ausdehnen, du kannst es auch trainieren, mehr vom Geist, ja. Jetzt hast du gestern Abend getrunken und vorgestern Abend getrunken und dann kannst du ja heute schon sagen, ja, ich will noch mehr, weil das ist so gut, ja. Das ist süffig, ja, das ist wirklich gut, ja. Das ist wirklich gut zum Konsumieren und du hast keinen schweren Kopf danach und du bist auch nicht schräg drauf danach, du bist völlig ausgerichtet, je mehr du von ihm konsumierst, weil es ist der, wie sagte über sich, ich bin, der ich bin, ja. Es ist einfach Gott, wir haben es mit Gott zu tun. Und von Gott kannst du gar nicht genug kriegen. Von Gott kannst du gar nicht genug kriegen. Und ich lade dich ein, heute Abend wirklich alles zu nehmen, was Gott dir anbietet. Alles zu nehmen, wirklich, wirklich aufzunehmen von seinem Geist, von seiner Kraft, von seinem Glauben, von seiner Liebe, von seiner Zuversicht, ja, von seiner Kühnheit, ja, von seiner Stärke, weil er ist unser geliebter Herr, ja, er ist der Sieger, er ist der Held. Der Herr Zebaoth, er ist der, der regiert, ja. Jedes Knie muss sich beugen, ja. Jedes Knie in deinem Leben muss sich beugen vor Gott, ja. Es muss sich beugen, ja. Da gibt's nichts, es muss sich beugen. Sag mal, es muss sich beugen, ja. Jede Macht der Finsternis muss sich beugen in Jesu Namen. Und jetzt gehen wir hinein in diesen Lobpreis. Amen. Ja, wir trinken jetzt einfach weiter, hör nicht auf, trinke weiter. Und weißt du, wenn du so richtig voll bist, dann kannst du dich auch freuen. Egal wie die Umstände sein mögen, du kannst dich freuen im Herrn alle Zeit. Ich freue mich in dir. Kraft und unser Schutz. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist die Quelle unserer Freude. Danke, Jesus. Ja, und wir strecken uns aus nach mehr von dir. Wir brauchen noch mehr von dir, noch mehr von deinem Heiligen Geist. Wir brauchen einfach noch mehr von deiner Kraft, noch mehr von deiner Freude, noch mehr von deiner Liebe, noch viel mehr von dir, Heiliger Geist. Komm und füll uns neu. Noch mehr als je zuvor brauchen wir von dir. Wir strecken uns aus, haben Hunger nach dir, wollen mehr von dir. Lassen alles andere los, fallen tiefer in dich, in deine Herrlichkeit. Trinken aus deiner Fülle, von deinem Lebensstrom. Lebendiges Wasser. geben uns hin. Orte, Herr. Weil dein Wort sagt, sinnt auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Sinnt auf das, was droben ist. Wo der Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes. Denn ihr seid gestorben. Ihr lebt nicht mehr eurem natürlichen alten Leben nach. Und euer Leben ist jetzt verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Halleluja. Also presse heute Abend wirklich ganz bewusst hinein in diesen Bereich des Geistes, in diesen übernatürlichen Bereich. Weißt du, was heißt hineinpressen? Hineinpressen ist nicht ein eigenes Werk, sondern es heißt einfach mit aller Entschiedenheit deine natürlichen Gedanken überwinden, deine menschlichen Gedanken überwinden, die menschliche Ablenkung, die menschliche Beschäftigung überwinden und wirklich in diesen Raum der Herrlichkeit, in diesen Raum des Heiligen Geistes hineingehen, in diese himmlischen Orte hineingehen. Oh, komm, geh da hinein, press da hinein. Spring über deinen Schatten sozusagen, weißt du, den Schatten Schatten des Natürlichen, den Schatten der sich rasenden Gedanken, vorwärts, rechts, links, was auch immer, reinkommen will in deine Gedanken. Spring da drüber und geh hinein in diese höhere Dimension. Ah, weißt du, weil im Raum des Geistes, im Raum der Herrlichkeit sind die Antworten. Im Raum der Herrlichkeit ist die Klarheit. Im Raum der Herrlichkeit sind die Lösungen. Im Raum der Herrlichkeit siehst du klar, wie der Andreas am Anfang schon sagte. Also deswegen komm hier herauf. Komm hier herauf. Lass das andere hinter dir. Geh in diesen Raum hinein. Zapf wirklich diesen Raum der Herrlichkeit an, diese Kräfte der zukünftigen Welt. Oh, Shekaraman, do, do, do, do, do. Weißt du, wenn du gerade Dinge hattest in deinem Leben, die dich vielleicht beschwert haben, Umstände, Probleme, irgendetwas. Ich sage dir, die Lösung ist oben. In der Welt sagt man, tritt die Flucht nach vorn an. Gott sagt, tritt die Flucht nach oben an. Also egal, was hier auf der Erde ist, tritt die Flucht nach oben an. Weil im Oben ist immer die Lösung, weil im Oben ist Gott. Im Oben ist Klarheit, im Oben ist Frieden, im Oben ist Freude, im Oben ist Sieg, im Oben ist Triumph, im Oben ist der Glaube, der die Welt überwunden hat. Deswegen Flucht nach oben. Also wenn da bedrängende Gedanken da sind oder Bedrückung oder Gefühle oder was auch immer, Symptome oder sonst was, tritt die Flucht nach oben an. Tritt gerade jetzt die Flucht nach oben an. Tritt gerade jetzt die Flucht nach oben an. Kerabasando, do, do, do, do, do. Shiraramando, do, do, do, do, do, do, do. Korabasando, do, do, do, do, do. Fahrstuhl und du darfst drücken, in welches Stockwerk du fahren willst. Ich würde das Oberste drücken. Ich würde das Oberste drücken. Halleluja. Und dann kommt der Heilige Geist und zieht er dich nach oben. Halleluja. In den Raum der Herrlichkeit Gottes. Und von seinem Angesicht, weißt du, Petrus hat gesagt, kehrt um, damit Zeiten der Erfrischung von seinem Angesicht herkommen. Also wo kommen die Zeiten der Erfrischung her? Vielleicht brauchst du Erfrischung, vielleicht brauchst du Ermutigung heute Abend, vielleicht brauchst du einfach einen neuen Touch vom Heiligen Geist, eine neue Füllung vom Heiligen Geist. Wo kommt es her? Wo kommt es her, Dominik? Wo kommt es her? Halleluja! Wo kommt es her? Oh, Jesus! Halleluja, es kommt von seinem Angesicht her. Also komm vor sein Angesicht. Oh, komm vor sein Angesicht. Geh höher, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Von seinem Angesicht kommt Erfrischung. Von seinem Angesicht kommt neues Leben. Von seinem Angesicht kommt Klarheit. Von seinem Angesicht kommt Wahrheit. Von seinem Angesicht her. Oh, wie viele von euch wollen Erfrischung heute Abend? Auch hier über Livestream. Weißt du, die Erfrischung ist vor seinem Angesicht. Oh, komm vor sein Angesicht. Komm vor sein Angesicht. Oh, komm vor sein Angesicht. Da ist Erfrischung, Erfrischung, Erfrischung, Erfrischung. Oh, geh hinein, auch hier im Lobpreis vorne, geht hinein. Singt nicht nur, sondern geht hinein, wirklich in diese höhere Ebene. Oh, Weil von dort her kommt Klarheit, von dort her kommt Weisheit, von dort her kommt Wegweisung, von Gott her kommt Kraft. Das Wort sagt auch, dem Müden gibt er neue Kraft. Oh, dem Müden gibt er neue Kraft. Oh, dem Müden gibt er neue Kraft und er mehrt ihnen die Stärke. Das heißt, Psalm 42, Vers 12 heißt, es ist, glaube ich, für ein paar auch hier und auch für einige über Livestream. Da heißt es, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott. In anderen Worten, richte dich ganz und gar auf ihn aus. Schau auf ihn. Tu alles andere zur Seite und sei einfach nur vor ihm. Denn, heißt es weiter, ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts. Und meinen Gott, Halleluja, oh Halleluja, da ist Heil von seinem Angesicht, Heil im umfassenden Sinn, Heil im Sinne von Befreiung, Heil im Sinne von Heilung, Heil im Sinne von Erlösung, Heil im Sinne von neuer Kraft und neuer Power, Heil im Sinne von Versorgung, Heil im Sinne von Problemlösung, da ist Heil von seinem Angesicht her. Ai, ai, ai, ai, ai. Das ist grundig zu freuen im Herrn. Ah, das ist grundig zu freuen im Herrn. Oh, das ist grundig zu freuen im Herrn. Ah, das ist grundig zu freuen. Oh, das ist grundig zu freuen im Herrn. Oh, mehr Herr. Oh, er hat am Sonntag schon mächtig empfangen, aber da ist noch mehr Herr. Shakabanda rabasika da la banda la la la. Oh, da ist noch mehr. Oh, da ist noch mehr. Oh, da ist noch mehr. Oh, der Heilige Geist ist der beste Barkeeper. Der trinkt dich unter den Tisch nur. Ich sag's dir. Oh, mehr Herr. Mehr Herr. Wie von euch sagen mehr Herr? Also er gießt seinen Geist aus auf die, die sagen, mehr Herr. Oh, er gießt seinen Geist aus auf die, die sagen, mehr Herr. Noch mehr, tatsächlich. Wirklich, noch mehr. Kann ich wirklich noch mehr vertragen? Gott sagt, ja. Ja. Ja. Da ist noch mehr. Oh, ja. Ja. Ja, da ist noch mehr. Ja. Da ist noch mehr. Oh, Jesus. Oh, der Pegel steigt. Oh, der Pegel steigt. Oh, der Pegel steigt. Oh, der Pegel steigt. Da ist noch mehr. Oh, da ist noch mehr. Der Pegel steigt. Oh, Shakaramando. Power, frische Ideen, frische Inspiration, frischer Flow vom Himmel. Halleluja. Mehr, Herr. Oh, auch hier über Livestream. Wenn du mehr möchtest, empfang von ihm. Da ist mehr. Oh, da ist mehr, da ist mehr, da ist mehr, da ist mehr. Da ist mehr, da ist mehr, da ist mehr. Oh, da ist mehr, da ist mehr, da ist mehr. Satte gehen leer aus. Oh, aber hungrig empfangen. Halleluja. Halleluja. Gott ist so stark hier. Sein Geist ist hier. Hier gibt es wirklich frischen Stoff. Sag dir, du bist richtig hier. Hier gibt es frischen Stoff. Nicht beim Dealer an deiner Straßenecke, sondern hier in der Gegenwart Gottes. Ah, frischer Stoff. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, da ist Freude. Yes, yes, da ist Freude. Da ist wirklich Freude. Gesicht ist Freude in Fülle. Und er dient uns, er dient uns mit seinem Geist. Er erfrischt uns. Zeiten der Erfrischung. Oh, Zeiten der Erfrischung. Oh, Zeiten der Erfrischung. Oh, ja, Jutta. Zeiten der Erfrischung. Auf dich. Oh, Jesus, da ist es, da ist es. Ja, ja, empfang, empfang, empfang, empfang. Danke, Jesus. Oh, oh, oh. Von dort, was es heißt, Weisung wird ausgehen von Zion. Vom Berg Zion. Der Berg Zion, er steht für den Berg der Verklärung, er steht für diesen Berg der Herrlichkeit, er steht für diesen hohen Raum im Geist. Von dort geht Weisung aus, von dort kommt Heilung, von dort kommt Befreiung, von dort kommt neues Leben. Von dort kommt alles, was du brauchst. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und wenn jemand hier einfach heute einen spezifischen Eindruck empfängt, einfach von oben, aus diesem Bereich. Also nicht aus deinem Verstand, sondern aus diesem Bereich der Herrlichkeit, was du dir selber nicht ausdenkst, sondern was er einfach in deinen Geist hineingibt, an himmlischen Orten. Etwas, was vielleicht für uns alle ist oder etwas, was für Einzelne von uns ist. Worte der Heilung, Worte der Ermutigung, Worte der Weissagung, Worte der Weisheit, Worte der Befreiung, was auch immer es ist, was Gott dir zeigt, was er tun will, aus diesem Raum seiner Herrlichkeit. Spielt einfach weiter. Halleluja. Und jeder, der einfach etwas empfangen hat, komm einfach nach vorne, gib es einfach weiter hier, schnapp dir ein Mikrofon. Einfach einer nach dem anderen. Das heißt, im 1. Korinther heißt es, einer nach dem anderen kann sprechen und kann weitergeben, damit alle erbaut werden. Damit alle erbaut werden. Jesus. Halleluja. Halleluja. Also wenn du etwas empfängst, komm einfach schnell nach vorne und gib weiter, was er dir zeigt. Aus dem Raum der Herrlichkeit. Aus dem Raum des Geistes. Komm schnell, schnell. Sei mutig, wenn er dir was zeigt. Komm einfach schnell nach vorne. Ja. Halleluja. Ich habe die ganze Zeit jetzt, seitdem Pastor Georg spricht, habe ich in mir: Trink mal noch ein Tröpfchen aus dem himmlischen Henkeltöpfchen. Aus dem himmlischen Henkeltöpfchen? Ja, aus dem kleinen, sagt man in Kölsch, aber aus dem himmlischen Henkeltöpfchen. Das hat genau. Er zu mir gesagt. Und es gilt allen, die, ja. Wenn wir so einen Gottesdienst haben und zuschauen oder zuhören, am nächsten Tag wieder in dieses Absacken kommen. Ja. Such dir zu Hause ein Henkeltöpfchen. Stell dir eins hin und trink draus mindestens fünfmal am Tag. Amen. Und lass nicht nach, weil das gilt nicht nur hier. Mm. Der Heilige Geist ist bei dir überall. Ja. Halleluja. Also wie ist es mit Henkeltöpfchen? Hast du eins dabei? Guck, nimm mal dein Henkeltöpfchen hier so. So. Und dann. Oi. Sagst du, ja, ich sehe mein Henkeltöpfchen gar nicht. Das ist ja der Witz dabei. Wir sinnen nicht auf das, was sichtbar ist, sondern auf das Unsichtbare. Es ist eine unsichtbare Füllung. Deswegen ist es ein unsichtbares Henkeltöpfchen. Eieieiei. Halleluja. Hat noch jemand was gehabt? Komm schnell nach vorne, gib's weiter. Andrea. Halleluja. Ich hatte Ähnliches. Also in Norddeutschland sagt man nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Also nicht lange rumrätseln, sondern wirklich trinken. Ja. Hatte ich einmal. Und das ist das beste Rezept gegen alles. Und ja, nicht nachlassen, einfach zu trinken. Ja. Und dann sah ich noch eine Schulter, also dass, ob jemand mit Schulterschmerzen entweder hier ist oder über Livestream. Mhm. Okay, hat jemand Schulterschmerzen hier live? Gott möchte dich heilen. Ah, hinten am Video. Okay, komm einfach kurz nach vorne. Du kannst die Videokamera so lassen, wie sie ist. Und dann komm nach vorne. Und bei dir auch, oder? Ja, komm nach vorne. Bei dir auch, sogar drei. Also kommt alle drei nach vorne. Noch jemand, komm nach vorne. Wow, heute Abend ist der Schulterabend. Ja? Halleluja, das schultern wir. Das schultern wir. Stellt euch da hin, stellt euch da. Stellt euch so um, genau, zur Bühne. Ja. Hier, so, genau, so. Ja, genau. Ah, welche Schulter ist es? Beide, okay. Drea, lege die Hände auf. Lege die Hände auf. Welche Schulter ist bei dir? Okay. In Jesu Namen sei frei und los. Oh, Schulter frei und los. In Jesu Namen. Welches ist bei dir? Da. In Jesu Namen. Schulter, komm jetzt in die Ordnung Gottes. Oh, in Jesu Namen sei geheilt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Völlig frei. Wie ist es? Hä? Tut nicht mehr weh. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. So schnell kann es gehen. Hä? Halleluja. Wie ist es bei dir? Hä? Ist besser geworden jetzt gerade? Kannst du nicht sagen. Okay, pass auf, klar, bei dir ist es die Halswirbelsäule mehr. Das ist gar nicht die Schulter. Halleluja. Vater, im Namen Jesus, ich befehle, diese Halswirbelsäule jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Muskeln, Sehnen, Nerven, Bänder. Halleluja. Oh, Bandscheiben jetzt in die Ordnung Gottes. Hey, in Jesu Namen. Jesus. Wuhu. Jesus. Jesus. Dreh es mal so. Ja, so. Nach oben. Nach unten. So, wie ist es denn jetzt? Jetzt ist es anders, ha? Halleluja. Besser. Preis den Herrn. Gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Hat noch jemand ein Wort gehabt, ein Wort der Erkenntnis oder ein Wort der Weissagung? Ja, Michaela, gib's weiter. Bei der Astrid gibt's Mikro. Halleluja. Und zwar hatte ich gehabt aus dem Judasbrief, dass er uns aufrecht stehen lässt in seiner Herrlichkeit. Mhm. Frisch und mit Jubel geht's da nämlich noch zu Ende. Er lässt uns aufrecht stehen in seiner Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Halleluja. Hat noch jemand ein Wort gehabt? Ja. Weiter. Ganz schnell. Halleluja. Ich habe einen brennenden Reifen gesehen und da ist ein Löwe durchgehüpft. Also so wie man das im Zirkus manchmal sieht. Mhm. Und Gott sagt zu dir, egal wie brenzlig die Situation für dich ist oder wie eng du da durch musst, sei dir bewusst, der Löwe von Juda lebt in dir. Amen. Und das ist der Stärkere und da gibt es nichts mehr, was dir entgegenstehen kann. Halleluja. Voll durch den brennenden Reifen durch. Halleluja. Hat noch jemand ein Wort gehabt? Schnell, wenn du was hattest, komm schnell nach vorne. Nicht zögern. Seid stark und mutig. Halleluja. Das war jetzt nicht der Wort, aber ich habe Ströme lebendigen Wasser, so wie so Welle ist auf mich zukommen und von oben runter so richtig, wie wenn Gott seine Weinfässer ausschüttet. Halleluja. Ströme lebendig Wasser. Mach mal so. Macht einfach alle mal so. Auch hier über Livestream. Halleluja. Ströme des lebendigen Wassers. Oh. Über dich. Halleluja. Dürres Land war mal. Jetzt sind Ströme lebendigen Wassers geflossen. Halleluja. Jetzt fließen Ströme lebendigen Wassers. Wow. Jesus. Rakabakabakabongo. Shakabongo. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Irina macht weiter. Halleluja. Preist den Herrn. Nehmt weiter auf. Trinkt weiter. Halleluja. Fließt weiter mit dem Heiligen Geist. Sherpa. Halleluja. Gott ist gut. Oh, Gott ist so gut. Und wir, Herr, wir genießen dich. Wir genießen dich heute Abend. Wir genießen das Wirken deines Geistes. Genießt du das Wirken seines Geistes. Tut so gut. Halleluja. Und wenn Gott für dich ist, wer könnte gegen dich sein? Wer könnte es wagen, sich gegen dich zu erheben, der du ein Gesalbter des Herrn bist? Halleluja. Und dem alles gehört. Wow, Gott hat uns alles geschenkt. Und wir sind wirklich angehalten, wie wir schon gehört haben, wirklich oben, oben zu leben. Oben, sag mal oben. Oben ist gut. Unten ist nicht gut. Aber oben zu leben, da wo der Christus ist, sitzen zur Rechten des Thrones Gottes, einfach da sind wir mit ihm hinversetzt worden. Da bist du mit ihm hinversetzt worden. Und da ist unser Aufenthaltsort und da haben wir unser bleibendes Aufenthaltsrecht. Da brauchen wir nicht alle 3 Monate wieder neues Visum zu beantragen, sondern das haben wir ein für alle Mal bekommen. Das ist ein lebenslanges Visum. Halleluja. Ein lebenslanges Visum hast du bekommen, um da für immer wirklich zu leben, zu regieren, zu herrschen, von diesen himmlischen Orten aus zu sprechen, von diesen himmlischen Orten aus, und deine Worte haben Macht. Das heißt in Lukas 1, 37, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Gottes Worte sind nicht kraftlos, sondern Gottes Worte sind voller Kraft. Halleluja, sie sind voller, sie sind kraftgeladen. Weißt du, lies immer das Wort Gottes so, dass es Kraft ist. Ja, dass es nicht nur einfach Worte sind, sondern dass es kraftgeladen ist. Erwarte, wenn du es aufschlägst, einfach, es ist kraftgeladen. Jetzt kommt Kraft zu mir, jetzt kommt Offenbarung zu mir. Jetzt kommt direkt Gottes Reden zu dir. Erwartest du das, wenn du sein Wort aufschlägst, dass Gott zu dir redet? Und Gott ist voller Kraft. Also sind seine Worte voller Kraft. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und Leben. Leben, sein Wort ist Geist. Seine Worte sind Geist und Leben. Das heißt, alles, was Gott sagt, macht lebendig. Wenn du die Worte Gottes hörst, dann kommt Leben. Wenn du die Worte des Feindes hörst, der Finsternis hörst, menschliche Worte, kommt kein Leben hervor. Das hast du schon gemerkt, ja? Du merkst es, wenn du Gottes Wort hörst und sein Geist, seine Kraft spürst, seine Herrlichkeit, dann spürst du, dass du lebendig wirst. Oder wer spürt das heute Abend? Ja, du spürst doch, wow, bei all dem, was wir singen, was unser Pastor gesprochen hat, da kommt Leben hervor, Geist und Leben. Und unser Geist und dein Geist, er sehnt sich und er hungert nach Leben, nach Geist und Leben. Oder? Also wem geht das so? Unser Geist hungert nach Leben, nach den Worten des Lebens. Weil Worte des Todes hören wir genug. Aber die sind nicht für den neuen Menschen. Sondern, das heißt, wir können dem nicht entgehen. Ja, am Arbeitsplatz sind nicht nur Gläubige oder wo auch immer du bist. Aber dein Geist hungert nach Leben und möchte Worte des Lebens und möchte auch Worte des Lebens aussprechen und weitergeben. Ja? Wir sind glücklich, wenn wir Worte des Lebens weitergeben können an andere, weil wir spüren, dieses Wort des Lebens geht rein und es bringt Leben wieder. Das heißt, wir füllen uns mit seinem Wort, mit Worten des Lebens, und wir geben diese Worte des Lebens wieder weiter, und Leben entsteht, Leben passiert. Halleluja, wo vielleicht vorher tot war, passiert Leben. Das heißt, in Römer 8, 6 heißt es, die Gesinnung des Fleisches oder des natürlichen Menschen oder der Sinne ist tot. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Das heißt, immer wenn du Worte von ihm hörst, kommt Leben hervor und Friede kommt in dein Herz. Kannst immer daran sehen, wenn noch Unfriede ist in deinem Herzen, sind noch nicht die Worte des Lebens angekommen. Die sind noch nicht, oder haben sich noch nicht gesettelt, vielleicht in einer bestimmten Situation. Weil seine Worte, und wenn du ihn hörst, wenn du ihn liest, sind Geist und Leben. Oh, sag mal Leben. Leben. Gott hat Leben für uns. Leben im Überfluss. Heißt Johannes 10,10, der Feind und der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Aber ich, sagt Jesus, bin gekommen, um ihnen Leben zu geben. Und zwar im Überfluss. Nicht nur gerade so Leben, sondern er hat Leben im Überfluss für uns. Halleluja. Bist du froh, dass du so einem Gott folgst und dienst und sein Kind bist, der Leben hat. Halleluja. Der die ganze Zeit, weißt du, Gott spricht nie Worte des Todes über dir aus, sondern er spricht immer nur Leben aus. Jesus hat immer nur Worte des Lebens gesagt. Er hat scharfe Worte gesagt, er hat schon klare Worte gesagt, aber es war immer Leben. Es hat immer dazu gedient, dass Leben hervorgekommen ist. Also du, wenn du Gottes Worte hörst, dann kannst du oder unterscheiden von allen anderen Worten, indem du spürst, dass Leben in dir aktiv wird. Und du wirst lebendig und dein Geist hüpft. Er springt, ja. Dann weißt du, okay, wow, das sind Worte Gottes. Und die anderen Worte, die kick ich raus. Halleluja. Die brauchen wir gar nicht. Alles, was kein Leben bringt, ja, das tun wir weg. Das tun wir raus einfach. Ja, darüber meditieren wir nicht. Der Feind möchte, dass du über Tod und Schwierigkeit und so weiter meditierst. Aber Gott möchte, dass du über seinen Worten des Lebens meditierst. Und immer mehr kommt sein Leben hervor in dir und um dich herum. In allen Bereichen, in deinen Finanzen kommt Leben. Halleluja. An deinen Arbeitsplatz kommt Leben. In deine Nachbarschaft kommt Leben, wo noch Tod war. Aber es kommt Leben hinein, überall, wo du bist. Und dieses Leben ist unzerstörbar. Halleluja, dieses Leben kann nicht geraubt werden. Dieses Leben ist ewig. Und du hast dieses Leben bekommen. Halleluja, und es ist stark. Und es ist stärker als der Tod. Es ist stärker als Fleisch. Es ist stärker als alles andere. Halleluja, und wir sind bestimmt zu leben und Worte des Lebens und der Herrlichkeit und der Kraft zu sprechen. Halleluja, in Jesu Namen. Amen. Wow, das ist so eine, wow, das ist so eine Kraft da. Spürst du das? Spürst du diese Kraft, die fortwährend ausgeht vom Wort? Das ist eine freimachende Kraft, eine verändernde Kraft, eine Kraft, die Leben bringt und alles andere wegtut, wegtut. Weißt du, das ist nicht nur kurzfristig, sondern das ist langfristig. Das Wort hat ewige Auswirkungen in deinem Leben, ewige Auswirkungen in deiner Arbeit, ewige Auswirkungen in deinem Körper, ewige Auswirkungen. Das Wort ist ewig. Oh, nimm das auf. Wenn du noch irgendwo Gedanken hast, dann wirklich bring sie unter den Gehorsam Jesu Christi. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, irgendwelche anderen Dinge zu denken, sich mit irgendwelchem Blödsinn zu beschäftigen. Weißt du, das ist blöd, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, sondern beschäftige dich mit dem Wort Gottes, mit seiner Wahrheit. Er schüttet seine Kraft aus, er schüttet seine Power aus, er schüttet aus und du nimmst auf. Du nimmst auf, du nimmst auf. Weißt du, es ist unser Leben zu empfangen. Gott will dich beschenken. Er will dich beschenken mit seiner Wahrheit, mit seiner Weisheit, mit seiner Güte, mit seiner Liebe. Er hat Geschenke für dich. Und du brauchst nur zu empfangen. Er hat es dir so einfach gemacht. Empfang, weißt du, streck dich aus. Schau nicht auf deinen Nachbarn, was mag der denken, wenn ich jetzt meine Hände hebe. Streck aus, sei hungrig. Hab diesen Hunger nach dem Wort des Lebens, nach der ewigen Wahrheit. Hab Hunger, Hunger, Hunger, Hunger wie noch nie zuvor. Hunger wie noch nie zuvor. Hunger, Hunger, weißt du, ich spüre, Ich spüre so einen Hunger in mir. Ich bin unersättlich nach mehr von Gott. Und genauso wie ich bist auch du. Du hast den gleichen Geist in dir wie ich. Du hast Hunger, Hunger nach mehr. Und Gott wird deinen Hunger stillen. Er wird in einer neuen Art und Weise begegnen. Weißt du, wir müssen all das, was seither war, zur Seite tun. Gott gießt seinen Geist aus. Er gießt sein Wort aus mit einer neuen Kraft, mit einer neuen Salbung, mit einer neuen Wirksamkeit. Mach dich frei, frei von Altem. Lass das Vergangene liegen. Tu es hinter dich, tu es weg. Es hat nichts mehr mit dir zu tun. Das Einzige, was mit dir zu tun hat, ist jetzt Gottes Gegenwart, seine Kraft, seine Salbung, seine Herrlichkeit, das, womit er dich beschenken möchte. Es ist eine neue Zeit, eine neue Zeit, eine neue Zeit. Weißt du, eine neue Zeit, siehst du nicht? Neues bricht auf in deinem Leben, in deinem Herzen. Neues bricht auf. Gott brennt für dich. Er brennt für dich in seiner Liebe. Und er möchte, dass dieses Wort, sein Wort des Lebens, noch mehr in dir hervorkommt, noch mehr durch dich hervorkommt, dass er noch mehr sichtbar werden kann durch dich. Er will sich ausgießen in einer nie gekannten Art und Weise. Durch sein Wort. Nicht durch unser eigenes Wort, nicht durch Negativität, nicht durch dumme Gedanken, sondern er gießt sich nur aus durch sein Wort, durch dieses Wort des Lebens, dieses ewige Wort, dieses Wort der Wahrheit, dieses Wort der Wahrheit, dieses Wort der Wahrheit, der Wahrheit, der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Er ist die einzige Wahrheit, die es gibt. Und diese Wahrheit will dich segnen. Diese Wahrheit will dich heil machen. Diese Wahrheit will dich befreien. Ja, es ist Liebe. Seine Wahrheit ist Liebe. Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe. Seine Wahrheit ist Liebe. Er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Seine Wahrheit ist für dich. Seine Wahrheit ist für die Kinder Gottes. Seine Wahrheit ist für die, die Hunger nach ihm haben. Seine Wahrheit ist für die, die sich nach ihm sehnen, die tiefer ihren Gott ergründen wollen, die tiefer gehen wollen. Jetzt ist die Zeit, wo die Tiefe der Tiefe zurufst. Spürst du das? Es ist eine heilige Zeit. Es ist eine wunderbare Zeit. Es ist eine herrliche Zeit. Weißt du, es ist die Zeit der Freiheit. Es ist die Zeit, wo die Kinder Gottes offenbar werden. Wo die Kinder Gottes das Wort Gottes in neuer Kühnheit verkünden. Weil sie wissen, nichts anderes hilft den Menschen mehr. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben in Hülle und Fülle, in Überfluss. Und diesen Überfluss, dieses Leben in Fülle, das möchte er, dass wir das weitergeben, dass viele, viele Menschen von seinem Wort der Wahrheit trinken können. Weißt du, trinken, wir können trinken, trinken, das Wort essen und trinken. Es ist so gut, es ist so gut. Gott hat dir so einfach gemacht. Einfach auf Empfangsmodus stellen. Einfach essen. Einfach trinken. Trinken, trinken, trink, trink, trink, trink, wie du noch nie getrunken hast. Trink, es ist so viel da. Trink, trink, trink, trink, trink, wie du noch nie getrunken hast. Trink, freu dich des Lebens, freu dich in deinem Herrn. Deine Stärke ist die Freude am Herrn. Freu dich, trink und iss, trink und iss, trink und iss, trink und iss in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wow. Als Astrid gerade geredet hat über das Wort und die Wahrheit Und dass das Wort die Wahrheit ist, dass das Wort Power hat, dass da Kraft ist auf dem Wort oder in dem Wort. Amen. Und da ist mir so eingefallen, dass im letzten Glory House, da hatten wir ein Paar bei uns, das ein kleines Baby hatte. Und bei diesem Baby haben die Ärzte so eine Diagnose festgestellt, dass eine Niere kleiner war als die andere. Und aus gutem Grund sind die eben zu uns ins Glory House gekommen und wir konnten denen das Zeugnis geben von unserem Baby. Und da ist praktisch alles nochmal so richtig real und hochgekommen, was Gott eigentlich gemacht hat, was Gott eigentlich für ein Wunder getan hat an unserem Baby. Wir hatten ja, unser Baby hatte ja eine recht große Zyste, als es noch im Mutterleib war und so. Und auf jeden Fall, das Ende war, dass die Zyste komplett weg war, dass das Kind komplett geheilt war. Und eines der stärksten Sachen, die uns in dieser Zeit getragen hat, war das Wort Gottes. Und zwar eigentlich ein lächerlicher Psalm, ein lächerlicher Vers. Ich sag's dir, wie kann man einfach so einen Vers nehmen? Und zwar heißt es im Psalm 139, Vers 14 oder 13 oder so, dass der Herr hat meine Nieren geformt. Und da geht's dann weiter, dass der Herr dich geformt hat im Mutterleib und sowas. Und dieser Vers war aber in dem Moment so stark für uns in dieser ganzen Zeit, weil wie gesagt, wie Astrid vorher gesagt hat, das Wort ist die Wahrheit und das Wort hat Power. Da ist Kraft drinnen. Das ist einfach ein Vers, wo der Psalmist irgendwie halt beschreibt und sagt, dass der Herr formt die Nieren und er hat dich geformt und so. Ja, aber wenn du es brauchst, dann kannst du es nehmen. Halleluja. Und da ist die Kraft drauf. Es heißt in Jesaja 55, dass seine Worte kommen nicht leer zurück, sondern sein Wort geht aus und führt aus, wozu es gesandt wurde. Und ich glaube, dass dieser Vers damals gesandt wurde für unsere Nieren. Halleluja. Für unser Baby. Und so konnten wir da halt Zeugnis geben und auch ein bisschen predigen über die Power des Wortes Gottes. Halleluja. Es heißt auch an einer anderen Stelle, dass er sandte sein Wort aus, um zu heilen. Halleluja. Da ist Power drauf. Es ist einfach die Wahrheit. Weißt du, wenn die Umstände anders aussehen, wenn deine Niere vielleicht anders aussieht, dann kannst du wissen, die Wahrheit ist, dass der Herr die Nieren formt. Halleluja. Das funktioniert natürlich auch mit allen anderen Körperteilen. Das funktioniert mit allem anderen. Halleluja. Weil im Leben, die Umstände und so Sachen, das sind halt einfach, wenn du weißt, dass das hier die Wahrheit ist, was ist dann das andere? Alles andere sind Fake News. Amen. Alles andere sind Fake News. Was auch immer der Arzt erzählt, nicht, dass wir das irgendwie leugnen oder sowas, aber geistlich gesehen sind wir einfach auf einem anderen Level. Und auf diesem Level wissen wir, was Wahrheit ist und was Fake News sind. Auf diesem Level wissen wir, was Gott gesagt hat. Halleluja. Und er hat gesagt, dass er die Nieren formt. Er hat gesagt, dass der Sieg gewiss ist. Halleluja. Oder dieser Psalm von vorher. Ich glaube, also bei mir in der Schlachtübersetzung, da heißt es irgendwie so, was bist du betrübt, meine Seele? Harre doch auf Gott, denn du weißt, dass du ihn hinterher wieder preisen wirst. Halleluja. Du weißt, es ist ganz gewiss, du wirst ihn wieder preisen. Warum? Weil er dich rausgeholt hat. Warum? Weil er dich gehört hat. Halleluja. Weil er dich gesegnet hat, weil er dich geheilt hat, oder was auch immer du brauchst. Aber du kannst gewiss sein. Du kannst diese Gewissheit haben, dass du ihn preisen wirst. Und was machst du dann? Dann fängst du einfach sofort an zu preisen. Weil du weißt doch, es wird eh gut. Halleluja. Du weißt, dass du den Sieg hast. Deshalb kannst du loslegen und ihn jetzt schon preisen. Halleluja. Und das bringt dich dahin. Und das bringt dich dahin. Halleluja. Das ist so stark. Das Wort Gottes, da ist eine Power drauf. Und wie gesagt, du kannst das für jede Situation. Ich glaube, da für jede Situation. Für jede Situation gibt es einen Vers. Halleluja. Und dann nimmst du dir ein oder zwei, weil es heißt, aus zweier Zeugen wird eine Sache bestätigt und festgemacht. Halleluja. Und du nimmst das Wort und du stellst dich auf das Wort. Halleluja. Und sagst so und nicht anders. Ich harre auf Gott. Ich warte auf Gott. Ich vertraue auf ihn. Ich glaube ihm. Ich glaube ihm mehr, als was die Umstände mir sagen. Ich glaube ihm mehr, als das, was Symptome mir sagen. Amen. Weil das Wort Gottes ist die Wahrheit. Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Das ist unsere Wahrheit. Die Sache ist, Nicht, dass Ärzte oder so es dir streitig machen wollen, nicht, dass dein Banker oder was auch immer, es ist ein einziger, der es dir streitig machen will. Und das ist der Feind. Die Bibel sagt in Johannes 10,10, dass der Feind ist gekommen, um zu stehlen, schlachten und umzubringen. Ja, aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, damit ihr das Leben im Überfluss habt. Halleluja. Und dafür hat er uns sein Wort gegeben, damit wir dieses Leben empfangen können. Dafür hat er uns Leben gegeben, diese Worte des Lebens, die wir anwenden können, auf die wir stehen können. Halleluja. Und da kann der Teufel nichts dagegen tun, absolut gar nichts. Wir lesen das, wo Jesus versucht wurde vom Teufel in der Wüste. Und da lesen wir, dass der Teufel, er ist sogar mit dem Wort gekommen, ja, ist sogar und sagt, hier, wenn du vom Tempel springst, das heißt ja, dass die Engel werden dich tragen und du wirst deinen Stein nicht stoßen und sowas. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus kannte das Wort halt besser, Halleluja. Und er hat ihm die nackte Wahrheit ins Gesicht gehalten, Halleluja. Und der Teufel verließ ihn für eine ganze Weile. Ich liebe das, dass er sagt, und er verließ ihn für eine ganze Weile. Halleluja, das ist die Power der Wahrheit. Das ist die Power des Wortes Gottes. Da kann der Teufel gar nichts dagegen tun. Er ist ein Lügner von Anfang an, deshalb sage ich Fake News dazu. Deshalb sage ich Fake News zu allem, was der Teufel einem auftischen will, weil es heißt, er ist der Vater der Lügen. Er ist ein Lügner und mehr kann er auch nicht, nur Lügen. Amen. Deshalb heißt es auch, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber er kann keinen verschlingen, Halleluja, solange wir das Wort haben. Amen. Weil wir sind auf der Siegerseite. Wir sind die, die wissen, wir werden den Herrn preisen, weil uns der Sieg gehört. Halleluja. Weil Jesus schon lang gesiegt hat und er lädt uns ein, in diesem Sieg zu leben. Halleluja. Es heißt hier, es ist eigentlich die Stelle, die ich hatte. Jetzt komme ich auch dazu. In Galater 4 heißt es, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Halleluja. Hast du es gewusst? Du bist ein Erbe Gottes durch Christus. Das heißt, wann hast du geerbt? Oder manche fragen sich vielleicht auch, wann werde ich erben? Du wirst nicht erben, wenn du in den Himmel kommst. Du hast geerbt, seitdem der verstorben ist, von dem du geerbt hast. Und wir sind Erben Jesu Christi. Und ich sagte, Jesus ist vor circa 2000 Jahren gestorben und wieder auferstanden. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, jeder, der ihn aufnimmt, jeder, der an ihn glaubt, ist Erbe geworden. Jeder, der an ihn glaubt, ist ein Kind Gottes geworden. Das heißt, ab dem Moment stehen dir die Sachen zu. Halleluja, ab dem Moment stehen dir die Verheißungen zu, ab dem Moment steht dir Heilung zu, sobald du Erbe geworden bist, Erbe der Verheißung, ab dem Moment bist du reich geworden. Amen. Das heißt, dass wir, bisschen weiter vor, da heißt es, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Halleluja. Wir sind Erben von dem, was auch geschrieben steht über Abraham. Er hat gesagt, ich will deinen Namen groß machen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Halleluja. Starke Verheißung, starke Wahrheiten. Das sind Wahrheiten. Und die glauben wir, bis wir sehen. Amen. Das sind Wahrheiten, die durchkommen, weil das Wort Gottes Power hat. Amen. Und wenn wir es nehmen und uns nichts anderes dazwischen quatschen lassen, Halleluja, sondern wir bleiben feststehen auf die Wahrheit, wir bleiben feststehen auf das, was er uns gegeben hat, Halleluja, und wir haben alles, was das Wort Gottes sagt, was wir haben, Amen. Wir können alles haben, was das Wort sagt, dass wir haben können, Halleluja. Wir haben es. Und das ist nicht mal ein Widerspruch zu, was Astrid gesagt hat, dass du trotzdem hungrig bleibst und dich ausstreckst und immer mehr haben willst und immer mehr und er dir auch immer mehr gibt. Halleluja. Aber wie gesagt, das ist gar kein Widerspruch. Aber wir haben es, seit Jesus dafür bezahlt hat. Wir haben es. Halleluja. Du hast es. Du hast das Leben. Sag mal zu deinem Nachbar, du hast das Leben. Du hast das Leben, Halleluja, weil Jesus für dich bezahlt hat, hast du das Leben. Du hast das Leben und ein Leben im Überfluss, Halleluja, Halleluja, es gehört dir, es gehört dir. Hier wurden vorher welche geheilt von Schulterschmerzen, manchmal will es mir gar nicht in den Kopf gehen. Stell dir vor, du gehst einfach in einen Abendgottesdienst, in einen Intensivabend und denkst, du setzt dich hinten rein und sowas. Aber nein, und da ist eine Heilung für dich vorbereitet und du empfängst einfach eine Heilung und du gehst nach Hause ohne Schulterschmerzen. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht gut, was Gott alles für uns macht? Halleluja, das ist so stark. Wo gibt's sowas? Wo gibt's sowas? Manche Menschen sagen, die beten immer nur so gegen Schmerzen oder gegen die Symptome, aber die wahre Ursache oder so Sachen habe ich mal gehört. Aber die Sache ist doch, was stört dich an der Krankheit? Die Schmerzen, die Beschwerden. Amen. Halleluja. Und Gott heilt uns. Halleluja. Das ist so cool. Du setzt dich rein in einen Intensivabend und da kommt dein Wort und du empfängst einfach und du kannst geheilt nach Hause gehen. Halleluja. Weil das Wort Gottes Power hat und weil es hier nicht einfach irgendeine Sitzung ist und wo wir schöne Vorträge halten über wie man, keine Ahnung, besser leben kann oder so. Nein, das Wort Gottes hat die Power, da ist Kraft drinnen. Halleluja. Und da passiert Veränderung, einfach vom Zuhören. Da passiert schon etwas. Da geht etwas. Halleluja. Gott arbeitet und Gott transformiert. Und das Wort, das gepredigt wird, das hat Power. Es dringt durch und scheidet Mark und Bein. Halleluja. Halleluja. Das ist Power. Amen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Das ist Power in dem Wort. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ja, Martin hat gerade gesagt, dann nehmen wir die Abkürzung. Ja, wir nehmen die Abkürzung. Warum sollen wir Umwege laufen, wenn irgendein etwas da ist, ein Problem vor uns ist oder sich aufbläht oder auftürmt, nehmen wir die Abkürzung. Wir loben und preisen Gott gleich. In den Sprüchen steht, danket Gott alle Zeit für alles. Und das setzt frei, das macht frei, das ebnet den Weg. Ja, stark. Ich habe gestern was gehört, ich erzähle das gleich. Es ist so gewaltig, wie Gott wirkt. Weißt du, wir haben es mit El Shaddai zu tun. Wir haben es nicht mit irgendeinem Götzen, einem gegossenen Götzen zu tun, in irgendeiner Form, der da vielleicht vor unserem Tempel draußen steht, sondern wir haben es mit dem Allmächtigen zu tun. Und wir haben es nicht nur mit ihm zu tun, er lebt in uns. Er lebt in jedem Einzelnen von uns und in jedem Einzelnen am Livestream, der Jesus als Herrn angenommen hat. Er lebt in uns, El Shaddai, der Allmächtige. Wie Andreas eben auch sagte, der von sich sagt, ich bin, der ich bin. Der nicht lügen kann. Sein Wort ist immer wahr. Immer. Wir haben es gerade gehört. Und es erfüllt sich. Es ist so stark. Also ich habe Psalm 55, 2. Das hat er mal vor langer Zeit zu mir persönlich gesagt. Er hat mich auch angesprochen mit meinem Namen, Marion. Und dann kam der Text. Und ich bitte dich, wende diesen Text persönlich für dich an. Setz deinen Namen davor. Glaub ihm, vertrau ihm. Ich weiß jetzt nicht, wie du heißt. Ich lese ein, also hier kenne ich die Leute, aber ich weiß nicht, wer dazu zuguckt. Nimm dir einfach diesen Text. Wirf deine Last ab. Übergib sie dem Herrn, er selber wird sich um dich kümmern. Er selber, der Allmächtige, der Herrscher des Universums, der das Universum geschaffen hat, wird sich um dich kümmern. Du bist nicht zu klein für ihn. Du bist seine Schöpfung. Er wollte dich haben, er hat dich geschaffen. Er hat dich gerufen. Er kümmert sich um dich. Er holt dich nicht auf die Erde und sagt dann, sieh mal zu, wie du es irgendwie hinkriegst. Weißt du, die Menschen haben so viele Sorgen zurzeit und so viele machen sich so viele Sorgen durch das ganze Ringsherum, was da so los ist. Und vor allen Dingen auch die Kinder, die leiden extrem. Und immer wieder ich rede jetzt ab, was, erzähle was aus dem Telefondienst von gestern. Liebe Mama, du hast mich gestern angerufen. Ich habe dich nicht gefragt, ob ich es erzählen darf. Deshalb gehe ich auch in einem Punkt nicht ins Detail. Aber bitte schick eine Mail an wunder@glowlife.de, weil das wird vielen helfen und auch gerade Kindern oder Eltern mit Kindern. Mich hat gestern eine Frau angerufen, die hat schon ein paar Mal angerufen wegen anderer Sachen. Und vor einer Woche hatte sie auch angerufen. Sie hat einen kleinen Sohn, der schon in der Schule ist, aber in einer der unteren Klassen. Und dieser Sohn hatte plötzlich wahnsinnige Angst, in die Schule zu gehen. Und das habe ich jetzt von so vielen Müttern gehört. Also die Väter rufen selten bei mir an, das sind meistens die Mütter deshalb. Das habe ich von so vielen jetzt gehört. Und vor einer Woche haben wir dann zusammen gebetet für diesen Jungen. Und gestern erzählte sie mir, ich muss dir das dringend sagen. Ich weiß, dass Jesus durch mich wirkt, wenn ich bete. Für mich ist das klar. Für diese Mutter war es auch klar. Sie hätte mich sonst nicht gefragt. Aber dieses Kind hat es erlebt. Wir haben für diesen Jungen gebetet, dass alles, was ihn belastet und bedrängt, dass es gehen muss, etc., etc., etc. Der Junge war am nächsten Tag oder am gleichen Tag noch wie umgewandelt. Er war fröhlich. Es war nichts mehr da von dieser Angst, von dieser Anspannung. Und dann hat er sogar noch etwas gemacht am nächsten Morgen, glaube ich. Er hat etwas zum Leben auferweckt, was seit Monaten tot war. Ein Gerät. Mehr kann ich nicht sagen, weil ich sie nicht gefragt habe. Dieser Junge hatte plötzlich den Mut zu sagen, das wecke ich jetzt auf. Und es ist passiert. Das Gerät funktioniert. Es hat Monate nicht funktioniert. Es ist, weißt du, ja, unser Gott lebt. Er lebt in uns, er wirkt in uns. Er wirkt durch uns und er will in jedem von uns wirken, wenn wir es einfach zulassen. Es ist völlig egal, ob jemand in meinem Alter ist oder noch so ein Knirps. Es ist völlig egal. Gott kennt uns durch und durch. Weißt du, er selber wird sich kümmern. Gott selbst, wenn wir ihm die Dinge überlassen, wenn wir ihm vertrauen. Er selber wird sich kümmern. Und dann kam mir heute noch so viele Menschen machen sich wirklich solche Sorgen. Jetzt gerade, wie soll das weitergehen? Wir kennen das ja alles, wir hören das ja jeden Tag um uns herum. Hören wir ja, wie die Menschen sich sorgen, wie sie reagieren. Und dann kam mir wieder Matthäus 6,33, richtet eure Gedanken zuerst auf das, was droben ist. Und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Und dann in Matthäus 6,27, und das finde ich immer so lustig. Ich mag diesen Text einfach und auch in verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Übersetzungen. Aber ich habe jetzt hier gelesen, wer kann durch Sorgen sein Leben auch nur um eine Elle verlängern. Ich wusste nicht so ganz genau, wie viel ist eine Elle. Ich habe in der Elberfelder nachgelesen. Da steht, im Neuen Testament wird bei einer Elle 45 Zentimeter angesetzt. Dann habe ich mir meinen Zollstock genommen und dann habe ich mal nachgemessen. Also Elle ist ja einer der Unterarmknochen. Und danach ist es ja auch benannt. Aber wie viel ist jetzt genau eine Elle an meinem Arm? Wenn du jetzt vom Ellenbogen ausgehst, bis hierhin, nicht mal ganz bis zu meinen Fingerspitzen, das sind 45 Zentimeter. Also ich kann mein Leben, ja ganz genau, passt. Ich kann mein Leben nicht mal um so viel selbst verlängern durch Sorgen. Nicht mal um so viel. Warum zergrübele ich mir dann meinen Kopf oder warum zergrübelst du dir dann deinen Kopf? Warum hast du schlaflose Nächte? Warum wälzt du dich von einer Seite auf die andere? Warum geht das in deinem Kopf rum, bis du dann Psychopharmaka nehmen musst? Es gibt doch einen viel einfacheren Weg. Wirf all deine Sorgen auf ihn. Er sorgt für dich. Das hat er gesagt. Und er ist der Allmächtige. Er kann nicht lügen. Was er zusagt, hält er gewiss, steht in einem Text. Was er zusagt, hält er gewiss. Daran kannst du dich festhalten. Dieser kleine Junge, der hat nicht überlegt und hat nicht gegrübelt und hat gedacht, naja, aber wenn das jetzt doch nicht stimmt, ja dann, dann bin ich ja angeschmiert. Der hat gesagt, nein Mama, ich will das Ding zum Leben erwecken. Und es ist passiert. Sei doch mutig und kühn. Der Mutigste, der Kühnste, der Stärkste wohnt doch in dir und in mir. Er wohnt doch in uns. Und eine andere Sache von gestern, vom Heilungsdienst, vorgestern, da hatte ich dann tatsächlich mein Handy angeschaltet und habe Freunde angerufen, die an der Grenze nach Polen leben, wo der Vater also seit Jahren ja schwer krank da liegt und ich immer mal wieder hinfahre und mit den Leuten bete. Und die übernehmen die Pflege ja selber. Und manchmal sind sie wirklich auch am Ende, weil es ist schwere Arbeit. Und gestern hatte ich dann die Tochter geweckt, die hatte Nachtdienst und ich habe da so kurz nach 10 angerufen oder um 10:30 habe ich sie geweckt. Aber ich habe einfach mein Handy angelassen und habe nur gesagt, hör einfach zu. Ich wusste nicht, dass sie Nachtdienst hatte und ich sie geweckt habe. Und dann erzählte sie mir abends am Telefon, sie hat eine Weile zugehört. Ich habe auch dann gesehen, wann es ausging. Das war in dem Moment, als die Leute Zeugnis gaben für ihre Heilung. Nicht, weil sie das nicht hören wollte, sondern weil sie es nicht mehr verstehen konnte, akustisch, durch diese Unruhe so. Und dann sagt sie, weißt du, ich habe es gleich der Mama auch weitergegeben. Die hat auch ihr Handy angeschaltet. Die haben zusammen zugehört. Sagt sie, und da war so ein Friede in uns nachher. Es war so ein Friede. Sie haben ja nur ein paar Minuten zugehört. Aber der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Ich sage mal nicht mal bewahre unsere Herzen nur, sondern er breitet sich aus in unsere Herzen. Und die waren so dankbar und hat gesagt, Mama, du kannst mich nicht jedes Mal vorher anrufen, aber ein bisschen eher. Da sage ich, eigentlich dürfen wir das Handy nicht anmachen. Aber das sind wirklich, er ist lebendig, er ist der Allmächtige. Einfach auf ihn gucken, wie Pastor Georg sagte, richtet eure Gedanken auf das, was droben ist. Amen. Ja, der Martin hat schon gesagt, beziehungsweise hat Jesus zitiert, er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und bei uns ist es ab und zu so, dass wir, ja, wie soll ich sagen, den Fokus ab und zu vielleicht ein bisschen verschieben. Ne? Ich formuliere es mal so. Das heißt, wenn wir im Alltag sind, wenn wir mit Umständen konfrontiert werden oder ja im Beruf, wo auch immer, kann es passieren, dass sich unser Fokus vielleicht mal verschiebt. Und das heißt, was will ich damit sagen? Das heißt, wir gucken nicht mehr auf ihn, er ist der Weg, sondern wir gucken auf das Weltliche. Und da kann es ab und zu passieren, zumindest mir ist es schon öfters mal passiert, dass ich irgendwo mal gegen eine Sackgasse laufe. Ne? Das merkst du dann, wenn dein Fokus dich ein bisschen verschoben hat, merkst du dann, dass du irgendwann mal gegen eine Sackgasse läufst. Dann machst du auf einmal bumm und dann denkst du, ups, geht's ja gar nicht mehr weiter. Wo bin ich denn hier gelandet? Ne? Vielleicht kennst du das. Ne? Da kommen dann die Gefühle, die Seele spielt ein bisschen verrückt und du denkst dir, was ist denn los? Letztendlich verlässt du diese Ruhe bei Gott und du begibst dich auf das weltliche, auf das weltliche Niveau, da wo Unruhe ist, ne? da wo der Teufel ist, da wo das ganze Menschliche ist, da wo Angst ist und so weiter. Du verlässt also diesen Ruheraum und gehst in den anderen Raum rein, in den weltlichen Raum. Aber letztendlich, was passiert ist, ist nur, du hast deinen Fokus ein bisschen verschoben. Und es muss auch nur ein klein bisschen sein, aber das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen dahingehend, dass dein Denken sich so ein bisschen, ne, kommen komische Gedanken immer mal wieder, da kommt Angst, da kommen Sorgen rein, da kommt vielleicht auch, ich weiß es nicht, oder wie auch immer, der Fokus. Ne? Jesus sagt ganz klar, ich bin der Weg. Es ist zwar in diesem Vers auch bezogen auf, er ist der Weg zum Vater letztendlich. Ne? Also wenn du ihn annimmst, dann bist du errettet. Es gibt keine Religion, wo sowas noch sagt, sage ich mal, in dieser Form, dass du dann wirklich bei Gott bist, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist, dass du freien Zutritt hast zu Gott. Und es gibt keine Religion, wo jemand für dich die Schuld getragen hat, außer bei Jesus. Und er sagt ganz klar, wenn du mich angenommen hast, ist dir alle Schuld vergeben und du darfst zum Vater. Aber er sagt auch mit dem, ich bin der Weg, na, er ist ja das Wort, er ist der Weg, er gibt uns auch Richtung. Na, das Wort ist unseres Fußes Leuchte. Das heißt, er gibt uns Richtung, die Richtung, wo wir hingehen dürfen. Er gibt uns letztendlich die Wegweisung auch. Und wenn du diesen Fokus hast, das Wort, ihn als Fokus hast, weißt du genau, wo du hin musst. Sobald du da ein bisschen rausgehst, gehst du so ein bisschen immer mehr in den Schatten, in die Dunkelheit rein und dementsprechend verlierst du den Fokus und es verändern sich Sachen und du fühlst dich irgendwie komisch, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Da wird es komisch einfach. Also ich merke das dann immer gleich, wenn es bei mir dann irgendwie komisch wird, sage ich mal, ich nicht mehr in der Ruhe bin, ich nicht mehr diesen Frieden habe, dann weiß ich, okay, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ja? Und so ist es einfach. Er ist der Weg. Lasst uns den Fokus halten. Und der Fokus ist letztendlich das Wort. Was sagt das Wort über die Situation aus? Was sagt das Wort über deinen Umstand aus? Was sagt das Wort, keine Ahnung, über deine Kinder in dem Moment aus? Was sagt das Wort aus, wenn du keine Kraft hast? Was sagt das Wort aus, wenn es dir schlecht geht? Was sagt das Wort? Und wenn du diesen Fokus wieder kriegst, dann kommst du in die Ruhe rein. Ne? Wenn du diesen Fokus wieder hast, dann gibt es Wegweisung. Dann ist das Licht da letztendlich, wo dir nach vorne strahlt und sagt, geh da lang. Und dann hast du auch den inneren Frieden, wo du vorwärts gehen kannst. Wenn du diesen Fokus nicht hast, dann irrst du umher. Ne? Und ich merke das dann immer, wenn ich da anstoß, dort anstoß, hier anstoß, wieder zurückgehen muss. Dann merke ich immer, oh, okay, Fokus halten. Was sagt das Wort? Ah, das Wort sagt, okay, ich brauche keine Angst haben, weil er ist mein Versorger. Ah, das Wort sagt, ich brauche keine Angst haben, er ist mein Arzt, er ist die Weisheit in mir, er ist das genau, was ich brauche. Er ist derjenige, der mich zum Sieger gemacht hat. Ich brauche einfach keine Angst haben. Und dann kehrt bei mir wieder Ruhe ein. Dann kann ich wieder friedlich einschlafen, kann am nächsten Tag wieder aufstehen. Wenn es im Geschäft mal viel wird, ne, und ich den Fokus verloren habe, dann kommen Gedanken, boah, wie soll ich das schaffen? Dann kommen Ängste in mir hoch und denke mir, boah, das kriege ich doch alles gar nicht mehr hin. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich das bewältigen soll. Ich weiß es einfach nicht. Und dann merke ich, oh, Christian, du hast den Fokus verloren, falsch abgebogen. Und dann kommt wieder, okay, das Wort Gottes sagt, alles, was du anpackst, gelingt dir. Alles, was du anpackst, gelingt dir. Das Wort Gottes sagt, ich gebe dir die Weisheit, ich gebe dir die Kraft, ich gebe dir alles, was ich brauche. Und in dem Moment kehrt Ruhe bei mir ein. Meine Seele wird ruhig, alles in mir wird ruhig und ich kann wieder vorwärts gehen und denke mir, hä, was waren das für komische Gedanken? Hä, was waren das überhaupt? Klar schaffe ich das. Wo ist das Problem? Und das Coole ist, es kommt wieder Kraft rein in deinen Körper. Weil das Wort Gottes, haben wir heute auch schon gehört, ist einfach Kraft. Es ist Stärke. Es ist Leben. Und die Situationen werden dir gelingen, weil Leben in deine Situation hineinkommt. Weil Leben in dieses reinkommt. Ne? Weil du es aussprichst. Weil du es danach handelst. Weil Gott einfach Leben ist. Das Wort ist Leben. Und deswegen ist es so wichtig, in allen Situationen halte deinen Fokus und zwar auf das Wort. Du merkst es wirklich. Prüf es wirklich mal nach. Du merkst es, wenn du diesen Fokus verlierst. Du wirst unruhig. Ne? Du merkst, oh, da kribbelt es, oh, das klappt nicht mehr so, wie es sein soll. Oh, da kommen diese Ängste und diese Sorgen. Und dann wieder Fokus halten und du merkst, wie Kraft reinströmt. Wie Kraft reinströmt. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und diese Wahrheit ist wirklich so wichtig anzunehmen. Die Welt versucht uns ständig irgendwas vorzugaukeln. Wir haben es vorher schon mal gehört, der Teufel ist der Lügner, der Vater der Lüge. Und ganz ehrlich, er ist nicht blöd. Na, der brummt ja nicht irgendwie die dummste Lüge auf und sagt, ha, ha, ha, da fällt ja eh drauf rein. Nein, der ist nicht doof. Der nimmt die Wahrheit und verändert sie nur ein klein bisschen. Na, und sagt dir das. So, dass du nachdenken musst, ja, naja, eigentlich stimmt's ja schon. Ne? 99% davon ist ja eigentlich schon richtig. Bloß auf das 1% kommt's drauf an. Und er dreht es genauso hin, dass du denkst, es wäre die Wahrheit. Er versucht dir das in allen möglichen Situationen weiszumachen, auch von dem, was von außen auf dich reinströmt. Ne? Versucht er das, was du siehst, was du vielleicht auch denkst und so weiter, was ein Mensch zu dir sagt, na, der bestätigt dich vielleicht auch noch da drin, ein anderer Mensch. Er versucht es genau so hinzudrehen, dass du denkst, das ist die Wahrheit. Aber es ist einfach nicht die Wahrheit. Deswegen ist es so wichtig, Fokus auf das Wort. Das Wort ist die Wahrheit. Es leuchtet dir deinen Weg hindurch durch das Leben. Jesus lässt dich niemals allein. Er ist mit dir, er lebt in dir. Na? Das Einzige, was du tun musst, deinen Fokus auf ihn zu halten. Halleluja. Amen. Es ist so einfach, oder? Es ist so einfach letztendlich. Lasst uns wirklich unseren Fokus auf ihn halten. Amen. Gut, lasst uns unseren, halt, bin ich drauf? Lasst uns unseren, bin ich drauf? Ah, okay. Lasst uns unseren Fokus auf ihn halten. Weil die Sache ist die, es gibt im Leben zwei Richtungen. Entweder vorwärts oder rückwärts. Stillstand ist immer schon rückwärts. Ja, es gibt nur zwei Richtungen, vorwärts oder rückwärts. Ist ja auch so, wenn du stehst, du hast einen vorwärts und du hast einen hinten. Du kannst nicht sagen, ja, ich schaue jetzt gerade, was weiß ich, entweder ist mein Gesicht nach vorne ausgerichtet oder ist nach hinten ausgerichtet. Ja, also mein Hinten ist mein Hinten und mein Vorne ist mein Vorne. Ja, gibt nur zwei Richtungen, das will ich dir damit sagen. Okay. Gut, und jetzt sagt das Wort Gottes, von dem wir heute Abend schon einiges gehört haben, sagt in Hebräer 10, 38, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Ich finde es einen total interessanten Vers, weil hier siehst du nämlich was ganz Interessantes. Hier siehst du zwei Gegenpole, von denen die Rede ist. Der eine Pol ist der Glaube und der andere Pol ist nicht, wie du vielleicht denken würdest, der Unglaube, sondern der andere Pol ist das Zurückweichen. Und natürlich ist Unglaube der Gegenpol von Glaube, aber der Punkt ist einfach der, Zurückweichen ist gleich Unglauben. Ganz einfach. Zurückweichen ist immer Unglauben. Ich sag mal so, Zurückweichen ist ein Geist. Der Punkt ist der, manche Christen weichen zurück und merken es gar nicht. Weil die Sache ist nicht immer so einfach, okay, ich sehe hier nach vorne, da geht es vorwärts, ich laufe vorwärts oder oh, jetzt gehe ich zurück. Der Punkt ist eigentlich der, in dem Moment, wo du einem Gefühl, einem Empfinden nachgibst, das dich in irgendeiner Weise, ich sag mal, schwach macht, lähmt, wie soll man sagen, der Christian hat es auch gerade beschrieben, irgendwie komisch, ja, so, ja, ich weiß auch nicht, jetzt kann ich auch nicht mehr so genau, jetzt weiß ich auch nicht mehr so richtig und so weiter. Immer wenn du so ein Gefühl hast, ist es der Geist des Zurückweichens, der sozusagen vor der Tür lauert. Okay? Jetzt hast du eine Entscheidung. Du kannst diesem Gefühl nachgeben. Verstehst du, das Gefühl zu haben, ist keine Sünde. Das hat jeder von uns mal. Verstehst du? Dieses Gefühl, zurückweichen zu wollen. Du wirst es vielleicht nicht als zurückweichen dann definieren, sondern du wirst sagen, oh, jetzt muss ich einfach mal, Pause machen oder jetzt muss ich mal, und ich sage nichts gegen Pausen, verstehst du? Also bei der Arbeit muss ich auch mal Pause machen, ist klar. Aber ja, jetzt muss ich einfach, jetzt darf ich es mal nicht mehr ganz so ernst nehmen, jetzt muss ich mal ein bisschen lockerer werden. Meine Güte, jeden Sonntag und jeden Donnerstag und Dienstag in den Gottesdienst gehen, also irgendwie, das habe ich jetzt schon 2 Jahre, jetzt muss ich das mal ein bisschen hier, jetzt muss ich mal ein bisschen, verstehst du? Einfach so aus so einem Gefühl zur Passivität. Oft ist es einfach so ein Gefühl von Passivität. Ah, ist doch auch ganz gut, ist doch auch ganz bequem. Ja, ich wohne zwar nur 20 Kilometer weg, aber über Livestream ist doch auch eine schöne Sache und so weiter. Verstehst du? Das ist so einfach so ein Gefühl und du kannst dem nachgeben und ohne dass du dich versiehst, weichst du zurück. Warum weichst du zurück? Weil du gibst Landpreis. Das heißt, wir glauben zur Gewinnung des Lebens. Wer glaubt, gewinnt immer was. Das heißt, wer glaubt, nimmt immer was ein. Wer zurückweicht, verliert. Immer. Ja? Zurückweichen vor dem Feind heißt, ich gebe Land auf. Im Krieg machen sie es so, wenn sie den Eindruck haben, dass der Feind übermächtig ist, dann machen sie sowas wie, die nennen es dann so euphemistisch Frontbegradigung, ja? Was eigentlich so viel heißt wie Rückzug, aber es wird halt die Front, damit wir uns wieder neu aufstellen können. Aber sie sind schon zurückgewichen. Verstehst du? Und genau das ist der Punkt. Gib dem Geist des Zurückweichens keinen Raum, weil der Geist des Zurückweichens ist der Geist des Unglaubens. Immer wenn du innerlich etwas preisgibst, von dem du eigentlich weißt, dass es das Wort Gottes sagt, von dem du eigentlich weißt, dass es dir gehört, von dem du eigentlich weißt, dass es dein Land ist, immer wenn du irgendetwas preisgibst, ja, sozusagen, was auch immer das jetzt ist, verstehst du, ich sage jetzt nicht, ja, das ist jetzt bei dir, das ist immer das, oder das sind nicht Dinge unbedingt, sondern es ist manchmal einfach nur eine Positionierung, die du einnimmst, wo du sagst, ich freue mich im Herrn alle Zeit zum Beispiel. Das ist eine Positionierung. Das heißt, das Land der Freude gehört mir. Ja, aber jetzt kommt ein Umstand, der dir sagt, ja, jetzt hast du aber überhaupt keinen Grund mehr zur Freude. Also das ist ja jetzt wohl wirklich gar nicht mehr stimmig, dass du dich freust. Also in deiner Situation, das ist ja absolut null stimmig, dich zu freuen. Und schon sagt etwas in dir, ja, also jetzt sei mal echt, jetzt sei mal ehrlich und freu dich mal ein bisschen weniger, weil du hast keinen Grund dazu. Aber in dem Moment, wo du diesen Geist, und es ist ein Geist, wo du dem Raum gibst, gibst du etwas preis, was dir gehört. Nämlich die Freude am Herrn zum Beispiel. Weil die Freude am Herrn ist deine Stärke. Amen. Dieser Titel von dem einen Buch von Jerry Savelle ist wirklich genial. Was heißt, wenn Satan deine Freude nicht rauben kann, dann hat er bei dir keine Chance. Das heißt, die Freude ist etwas Wichtiges, was du nie preisgeben solltest als Christ. Amen. Weil da, wenn du die Freude preisgibst, gibst du die Kraft preis. Und damit gibst du einen wesentlichen Teil des Landes preis, das für dich ist, weil wir sind dazu bestimmt, von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen. Wir sind dazu bestimmt, Landeinnehmer zu sein. Amen. Immer wenn du dich für diesen, sozusagen von diesem Geist des Zurückweichen beginnst leben zu lassen. Und manchmal passiert es unbewusst. Du weichst einfach unbewusst zurück. Christian hat es vorher auch ein bisschen so beschrieben. Ja, plötzlich irgendwie denkst du, oh, ist irgendwie, ist dann, ja, irgendwie ist es plötzlich anders. Es ist manchmal eine Nuance, ja. Eine kleine Nuance. Und du weichst zurück und du gibst irgendwie diesem Geist Raum, ja. Und dann ist einfach nicht mehr so, jawohl, wir nehmen das Land ein. Verstehst dann verlierst du Land. Und der Punkt ist auch, dann verlierst du Kraft. Weil der Punkt ist der, die Kraft Gottes setzt sich immer auf Glauben frei. Das heißt, immer wenn du Schritte im Glauben gehst, setzt sich die Kraft Gottes frei. Wenn du nie Mangel haben willst an der Kraft Gottes, musst du nur sicherstellen, dass du immer vorangehst. In dem Moment, wo du zurückgehst, wofür soll Gott dir Kraft geben? Zum Zurückweichen brauchst du keine Kraft. Verstehst du? Um in neues Land einzudringen, das braucht Kraft. Zurück, Frontbegradigung, verstehst du? Das braucht nicht viel Kraft. Das ist einfach, okay, da, man zieht sich ja zurück. Da ist man aus dem Kampf rausgenommen, sozusagen. Ja? Kraft brauchst du immer, um vorwärts zu gehen. Einen Schritt nach dem anderen. Und weißt du, Gott gibt dir nicht, meistens jedenfalls nicht, schon die Kraft für den übernächsten Schritt, sondern er gibt dir immer die Kraft für den nächsten Schritt. Und weißt du, wann er dir die Kraft gibt? In dem Moment, wo du dich entscheidest, den nächsten Schritt zu setzen. Unser Fleisch hätte es manchmal gern anders. Ja, gern vorher die Kraft spüren. Oh, ich spüre den Kraftstrom. Ja, jetzt kann ich wieder einen Schritt vorwärts gehen. Genau. Und dann kommt der Verführer und sagt, ja, du spürst die Kraft gar nicht. Vielleicht ist es doch ein bisschen besser, Frontbegradigung zu machen. Ne? Das ist gar nicht so die Power. Verstehst? Aber der Punkt ist, in dem Moment, wo du den nächsten Schritt vorwärts setzt, kommt schon wieder die Kraft. Amen. Halleluja. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Einen Schritt nach dem anderen. Wie auch immer diese Schritte konkret in deiner Situation aussehen mögen, da gibt es kein Schema F, verstehst du? Du lässt dich führen und leiten. Epheser 2, Vers 10 heißt es, Gott hat die Werke bereits zuvor bereitet, dass wir nur in ihn wandeln brauchen. Er hat für dich Schritte vorbereitet. Du spürst sie. Woran spürst du sie? Du spürst einfach, wenn du einen Schritt in die richtige Richtung gehst, dann kommt Kraft. Wenn du einen Schritt in die falsche Richtung gehst, dann ist, verstehst? Also entscheide dich zu unterscheiden, was ist der Geist des Zurückweichens, was ist der Geist des Glaubens. Wie gesagt, es kann in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich aussehen bei dir. Aber eins ist sicher, wann immer du Schritte im Glauben gehst, kommt Kraft. Halleluja. Wie viele von euch wollen von Kraft zu Kraft gehen? Von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie viele von euch wollen von Landverlust zu Landverlust zu Landverlust gehen? Dann musst du nur zurückweichen. Und zurückweichen heißt eigentlich letztendlich einfach nur immer, weißt du, wenn du einfach nur immer dem Raum gibst, was deine Seele gerade so fühlt, was du gerade so meinst, wie gerade so die Situation ist, wenn du dem einfach Raum gibst und dich davon leben lässt, dann garantiere ich dir, dass du zurückweichst. Weil der Geist dieser Welt ist nicht ein Geist der Landeinnahme im Sinne Gottes. Der Geist der Welt wird dich nicht das Land einnehmen lassen hier, das Land Gottes einnehmen lassen. Ja? Sondern der will dich draußen haben. Beziehungsweise der ist einfach ganz anders unterwegs. Ja? Das heißt, wann immer du diesem Geist der Welt Raum gibst, kriegt er Zurückweicher. Kraft. Das heißt, du musst eigentlich nur einfach immer so deinem Gefühl nachgehen und du weichst automatisch zurück. Wenn du aber Land einnehmen willst, musst du dich immer wieder entscheiden, Glaubensschritte zu setzen und vorwärts zu gehen im Glauben gemäß dem, was Gott dir gezeigt hat. Einen Schritt nach dem anderen. Amen. Und dann gehst du von Sieg zu Sieg und von Kraft zu Kraft. Und dann sind immer neue Schübe göttlicher Kraft für dich da. Halleluja. Preist den Herrn. Komm, stehen wir mal auf zusammen, beten wir noch zusammen. Halleluja. Danke, Vater, dass du für jeden Einzelnen von uns die Schritte bereits zuvor bereitet hast, die Wege bereits zuvor bereitet hast, sodass wir nur in ihnen wandeln brauchen, Herr. Und wir gehen einen Schritt um den anderen, Herr. Einen Tag um den anderen, eine Entscheidung um die andere, einen Schritt um den anderen, Herr. Und wir nehmen das Land ein, Herr. Und dabei wissen wir, die Freude am Herrn ist unsere Stärke und unsere Kraft. Deswegen werden wir durch nichts und durch niemanden zulassen, dass uns die Freude gestohlen wird, Herr. Sondern wir werden immer neue Schübe göttlicher Kraft in unseren inneren Menschen einströmen spüren, Herr. Weil wir nicht von denen sind, die zurückweichen. Wir sagen nicht, dass wir nicht ab und zu uns mal nach Zurückweichen fühlen. Das wäre vermessen zu behaupten. Also wer hier behauptet, er hat sich noch nie nach Zurückweichen gefühlt, der lügt sicherlich. Amen. Wir behaupten nicht, dass wir uns nie danach fühlen. Aber wir sind nicht von denen, die dabei bleiben, sondern wir sind von denen, die sich entscheiden, zur Gewinnung des Lebens zu glauben. Halleluja. Preist den Herrn und damit bist du gesegnet. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, Andreas. Komm, du mach du den Abschluss. Halleluja. Du bist kein Zurückweicher. So, oder? Wir weichen nicht zurück. Wir weichen nicht zurück. Ich kriege immer mal, also eigentlich wöchentlich kriege ich Post. Kommt meistens am Samstag und da steht so immer drin, Oh, lieber Herr Göcking, erfüllen Sie sich Ihre Wünsche und Träume. Ja, und ich finde das immer so genial. Die sind so nett geschrieben, ja. Und wir geben Ihnen 10, 15, 20.000 Euro. Ich sage immer zu Sie, guck mal, da will uns schon wieder jemand Geld schenken, ja. Das ist so genial, ne. Aber du musst eins wissen, in der Welt, das sind Fake News. Ja, wer hat so schön gesagt? Der Martin, glaube ich, ja. Du musst es teuer bezahlen, ja. Du musst es wirklich sehr teuer bezahlen, wenn du darauf eingehst, ja. Du brauchst nur zu unterschreiben und dann musst du es teuer bezahlen. Und wie ist es bei Gott? Bei Gott ist es so, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, weißt du? Und Gott sagt, du gibst es so, wie du es dir in deinem Herzen vornimmst, weißt du? Und Gott gibt auch so, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Ja, da steht nicht, wie viel du geben sollst, da steht einfach, gebt, ja. Aber Gott hat sich festgelegt. Wie hat er sich festgelegt? Er gibt uns ein Maß, ja. Ich weiß nicht, wie groß ein Maß ist, keine Ahnung. Aber da wird reingegeben, ja, und dann wird es aufgestaucht auf den Boden. Dann wird gerüttelt, dann wird geschüttelt. Und Gott sagt, geht da nicht noch mehr rein, ja. Ja, das ist sein Maß. Und er hat schon mal so einen Stampfer, wenn sie den Boden verdichten, ja. Mit so einer Rüttelmaschine steht er auf dem Maß und versucht einfach noch mehr reinzubringen, ja. Und wenn er dann sieht, dass nicht mehr reingeht, ja, dann macht das einfach überlaufend, ja, überlaufend, ja. Gott gibt immer ein überlaufendes Maß, einfach so viel geht, so übersetze ich mal, so viel geht, gibt er dir. Und so ist einfach unser Gott, ja. Und das ist ein einfacher Deal. Du musst es nicht teuer bezahlen, du gibst einfach so, wie du es in deinem Herzen dir vorgenommen hast. Und Gott gibt dir immer die volle Ladung, das muss nicht mal Geld sein, aber er segnet dich über die Maßen, ja. Wollen wir so heute Abend geben, ja. Also geben ist einfach eine Sache, ja. Da weichen wir auch nicht zurück, weißt du, da gehen wir auch immer vorwärts, ja. Du bleibst ja nicht stehen und sagst, ja, jetzt habe ich mal 2 Jahre lang gegeben und jetzt ist aber auch mal gut gewesen, ja. Das ist einfach unser Herz. Das Einzige, was manchmal uns so hält, ist die Angst, dass es ausgehen könnte. Ja, aber es geht nicht aus, weil es ist ja El Shaddai, der in uns lebt, ja, der einfach da ist. Es ist einfach Gott, der unser Versorger ist. Und das ist auch wieder der Glaube. Ne? Wir glauben ja, dass Gott uns versorgt in allen Bereichen unseres Lebens. Und so gehen wir die einmal durch. Ihr am Livestream könnt auch geben, glaube ich. Da gibt es eine Folie, die eingeblendet wird. Oder auch nicht. Also jedenfalls könnt ihr geben über, jetzt kommt es, ja super, Preis dem Herrn, mit Überweisung, mit PayPal und über den Spendenbutton auf der Homepage. Genau, ich lese derweil ein paar Zeugnisse vor. Ja, die Karten mit den Sitzen auch noch in den Eimer geben. Hier schreibt jemand vom Glory House. In einem Gloryhaus passiert, ein Teilnehmer hatte ständig Rücken- und Bandscheibenschmerzen. Wir beteten immer wieder für ihn, jedoch tauchten die Schmerzen erneut auf. Also fragt mir Gott, was der Grund dafür war, dass die Schmerzen wiederkehren. Gott zeigt uns, dass er jeden, an dem er Anstoß genommen hatte, vergeben und die Anstöße aus seinem Herzen entfernen soll. Nachdem er das getan hatte und wir ihm dabei geholfen haben, waren die Schmerzen weg. Er wurde vollständig geheilt. Ist doch stark, ja. Gott heilt. Da schreibt es weiter, eine Teilnehmerin berichtete uns, dass sie in ihrem Traumbuch ein Bild von einem Auto hatte, einen Wunschtraum, ja. Dass sie sich schon länger wünschte. Sie schaute beständig ihre Träume an und hielt sie sich vor Augen. Heute fährt sie genau dieses Auto, sogar die Farbe stimmt, ja, mit der auf dem Bild überein, obwohl sie damals nicht darauf geachtet hatte und nur ein Bild des Wagens suchte. Gott erfüllt dir deine Herzenswünsche, weil er ist so gut, weißt du. Wir begreifen das manchmal nicht. Gott ist so gut, weißt du, und er liebt dich über alles. Er liebt dich über alles. Er ist echt ein Schatz. Gott ist ein Schatz. Sag mal, Gott, du bist ein Schatz. Er ist echt ein Schatz. Oh. Ja, Gott ist so gut, schreibt sie hier. Eine andere Dame: heute Morgen vor der Schule sprach mein Sohn, 15 Jahre, und ich über die verlorenen Schlüssel, seinen Haustürschlüssel und seinen Schlüssel für das Schließfach in der Schule. 2 Tage hatten wir schon vergeblich gesucht. Da betete ich leise in Jesu Namen um das Wiederauffinden des Schlüssels. Genau wie wir die von Dingen in der Glory Life Schule, also die Wiederherstellung von Dingen in der, oder dass es wieder auftaucht, ja, sage ich mal jetzt so, in der Glory Life Schule gelernt haben. Kurz danach ging mein Sohn nochmal hoch in sein Zimmer und siehe da, seine Schlüssel lagen auf dem Schreibtisch. Halleluja. Ich finde es auch so cool, dass Jesus meinen Sohn die Schlüssel finden hat lassen. Das hat ihn sehr ermutigt. Ja, super, ja. Die Kinder werden ermutigt, Gott zu erleben, ja. Genau, und so segne ich die Sammlung, Vater, und ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, Herr, und dass du uns ein gerütteltes, gedrücktes, geschütteltes, überfließendes Maß gibst, jeden Einzelnen, in Jesu Namen. Danke. Amen. Gott ist gut. Habe ich euch noch die Ansagen? Genau, weiter geht's am Donnerstag. Freut euch auf Donnerstag um 19 Uhr mit dem Gebet für die Nationen, für einen Durchbruch, ja, für neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ja, für mächtige Erweckung, ja. 19 Uhr, und das geht dann nahtlos über in die Glory Life Schule um 19.30 Uhr für übernatürliche Weltveränderer. Seid mit dabei, möglichst live. Live ist immer am besten, ja. Live ist live, ne? Und dann könnt ihr wirklich am besten profitieren, auch von den Aktivierungen. Das ist einfach viel besser. Am Livestream, ja, ist auch gut. Aber hier ist es einfach besser. Genau. Und wenn du noch nicht angemeldet bist, du kannst bis zu 3-mal schnuppern und dann meldest dich eh an. Genau. Und am Freitag 19 Uhr findet wieder unser Connected-Treffen für der besondere Gottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene. Wo sind die Jugendlichen? Okay. Also, wenn du in dem Altersbereich bist, von 13 bis 25 Jahren, bist du gerne dabei und herzlich eingeladen. 19 Uhr hier im Zentrum. Am Sonntag haben wir wieder um 10 Uhr unseren Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Das wird wieder total gewaltig werden. Ladet eure Freunde. Ja, genau, eure Feinde. Ja, ladet sie ein. Freunde, Bekannte, Verwandte und die Feinde. Parallel haben wir Kindergottesdienst für alle Kinder von 0 bis 16 Jahren. Anmeldung ist 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Eine Stunde nach Ende des Gottesdienstes findet wieder unser Familientreffen für junge Ehepaare und Familien mit minderjährigen Kindern hier im Hauptsaal statt. Für die Kinderbetreuung werden dieser Zeit noch ein weiterer mit... wird nicht mehr gesucht. Gut. Nächsten Dienstag haben wir um 19 Uhr unsere Gloryhäuser in verschiedenen Regionen. Erkundige dich an der Pinnwand oder im Internet. Ja, wenn du noch kein Gloryhaus hast, ich kann es dir sehr empfehlen. Es geht dann nochmal eine Ecke tiefer. Man kann füreinander beten. Wir erleben Wunder, Zeugnis ist einfach stark. Sei mit dabei. Alle sonstigen wichtigen Termine findest du im Infoblatt Aufbruch hinten am Infoständer für September, Oktober oder am Welcome-Tisch. Genau. Und dann möchte ich noch auf die Beratungszeiten hinweisen. Die sind eingeblendet oder auch nicht. Ich lese es jetzt nicht vor. Ja, wir beten für die Kranken. Ja, ruf einfach an, wenn du Not hast und wenn du Beratung brauchst. Seid ihr gesegnet? Ich bin total gesegnet, ja. Total gesegnet heute Abend, weil Gott ist einfach gut, weißt du. Er gibt dir das, was du brauchst. Ja, was brauchst du einfach eh noch mehr in deinem Leben? Weißt du, wir sind hungrig. Wir sind die Hungrigen. Seid ihr die Hungrigen? Ja, wir sind die Hungrigen. Ja, du hungerst nach Gott, nach seinem Geist, nach seinem Wort, ne? Nach seiner Kraft, nach seiner Gegenwart, nach seiner Liebe, nach seiner Freude. Ja, Freude. Ja, nach seiner Freude. Ja, jetzt kannst du mal richtig Freude tanken, glaube ich. Ich glaube, ich hatte das auch schon am Anfang auf dem Herzen, so richtig Freude tanken. Ja, Freude tanken, Freude tanken, bleifrei Freude tanken, ja. Kannst mal deinen Nachbarn auch die Zapfpistole reinschieben, ja, in seine Tankstutzen und kannst mal Freude rein tanken, Freude rein tanken. Freude rein tanken, Freude rein tanken. Ah. Ich hatte gestern Abend auch im Gebet den Eindruck, dass die deutschlandweite Erweckung sehr viel mit Freude zu tun hat, ja. Sehr viel mit Freude zu tun hat, ja. Das ist gut. Jetzt wende dich deinen Nachbarn zu und sag, du bist gefüllt mit Freude, mit Kraft, mit Liebe, mit Besonnenheit, mit Geduld, mit seinem Wort, mit seinem Heiligen Geist. Und es ist gut. Und du gehst voran. Heute, die ganze Woche und bis Jesus wiederkommt. Ihr seid gesegnet, den besten Abend, die beste Heimfahrt, die beste Nacht, schlaf gut, träumt süß, bis wir uns wiedersehen. Amen.